vor kurzem recently habe ich, glaube ich, den Vers meines Lebens entdeckt. I discovered the verse of my life. Ich war in der Arbeit. I was at work. Wir waren im Weihnachtsstress. And we had a lot of Christmas stress. Und ich bin so eben vor meinem PC gesessen. I was sitting in front of my computer. Und habe mir immer gedacht, lieber Gott, bitte, ich brauche einen Vers. And I was thinking, dear God, please, I need a verse. Und ich gehe dann immer auf unsere Homepage, servingyoujoyfully.at. And then I go to our homepage, servingyoujoyfully.at. Und da gibt es für jeden Tag einen Vers. And there's a verse for each day. Und der Vers, den ich also an diesem Tag gelesen habe, and the verse I read that day, der hat und wird mein Leben verändern. It has changed my life and it will change my life. Ich hoffe auch, dass eure. And I hope it will change yours too. Ich sage jetzt, wo der Vers steht, ihr müsst aber nicht dorthin blättern. And I'll tell you where you can find this verse, but you don't need to go there. Weil wir haben eine Versmeditation heute vorbereitet für euch. Because we will meditate on verses today for you. Und zwar habe ich den Vers einfach aus verschiedenen Bibelübersetzungen abgeschrieben. And I took this verse from different Bible translations. Und werde euch den zur Musik von Chihiro und Chris vorlesen. And I will read it to you while Chihiro and Chris will be playing. Er ist aus Jesaja 42, Vers 16. It's from Isaiah 42, Vers 16. Blinde führe ich auf Wegen, die sie nicht kennen. Auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. Die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht. Was krumm ist, mache ich gerade. I will lead the blind by a way they do not know. In paths they do not know, I will guide them. I will make darkness into light before them, and rugged places into plains. Und dann nehme ich mein blindes Volk, das Volk, das keinen Weg mehr sieht, an der Hand und führe es. Das Dunkel, das vor ihm liegt, mache ich hell und räume alle Hindernisse beiseite. I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar path I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerige zur Ebene. Pentru arpi și Andreea. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Al voi vovatui pe caras. Carari nestitute de ei, voi preface in tuneresul in lumina, in anainte lor. Ich will die Blinden auf einer Straße führen, welche sie nicht kennen, und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihnen zum Licht und das Höckrige zur Ebene machen. Also seit ich diesen Vers entdeckt habe, since I discovered this verse, hat Gott schon zweimal ein kräftiges Licht in mein Leben gesandt. God has made a very strong light into my life. Und twice. Die folgende Predigt ist mehr oder weniger baut auf einem Gedanken auf, den Gott mir gegeben hat. And the following message is based on a thought God has given to me. Zwei Verse dazu aus Römer 6. Two verses from Romans 6. Und zwar die Verse 11 und 12. 11 and 12. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Regard yourselves as people who are dead to sin, but who are alive unto God in Christ Jesus. Daher soll die Sünde euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen und seinen Begierden sollt ihr nicht gehorchen. Therefore sin is not to reign over your mortal body and do not obey to lust. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben. You don't need to be afraid now. Ich werde euch sicher nicht, wie man so schön sagt, auf Wienerisch die Leviten lesen. I'm not going to tell you off now. Ich werde uns sicher nicht unsere Sünden vor Augen halten. And I will not put your sins before your eyes. Weil das überlasse ich lieber dem Pastor Rob. I leave that to Pastor Rob. Einfach weil ich glaube, dass er würdiger ist, das zu tun als ich. Because I think he's more worthy to do that than I am. Was ich aber möchte, ist auf einen gewissen Aspekt der Sünde hinweisen. But I would like to point out a certain aspect of sin. Und ich hoffe, dass wir alle daraus was lernen können. And I hope that we all will be able to learn something from it. Und damit es hoffentlich so ist, beten wir mal kurz. And let us pray before. Lieber Vater im Himmel, dear Father in heaven, du versprichst uns, dass du uns auf Wege führen wirst, die wir noch nicht kennen. You have promised that you will guide us in paths that we do not know yet. Du versprichst uns, dass du dort Licht machst, wo jetzt noch Dunkelheit ist. And you promise that you will bring light where there's darkness now. Und ich bitte dich, dass du dein Wort und diese Predigt dazu verwendest. And please use your word and this message. Dass wir dir ähnlicher werden können. To make us more like you. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. And we ask this in the name of Jesus. Amen. Noch einmal ganz kurz. Daher soll die Sünde euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen und seinen Begierden sollt ihr nicht mehr gehorchen. Therefore sin is no longer to rule in your mortal bodies and do not obey anymore to its lusts. Was mir Gott gezeigt hat, what God has shown to me, ist einfach, is very simply, welche Energie, what energy, ist in uns Menschen, we people have in us, wenn es um Sünde geht, when it comes to sin, welche Zielstrebigkeit, how determined we are. Welche Beharrlichkeit ist in uns? What tenaciousness we have in us. Welche scheinbare Mühelosigkeit? What seeming effortlessness ist im Menschen, wenn es um Sünde geht? Human beings have when it comes to sin. Ich mache das normalerweise nicht. I don't usually do that. Dass ich aus meinem sogenannten Anführungszeichen alten Leben etwas erzähle. That I tell things about my so-called old life. Aber diese Energie und Zielstrebigkeit ein bisschen zu illustrieren, werde ich es heute doch einmal machen. But in order to illustrate this energy and this determination just a little bit, I'm going to do that today. Es war so wahrscheinlich vor circa 20 Jahren. About 20 years ago. Und ich habe mit einem Freund beschlossen, wir fahren nach Italien auf Urlaub. I determined with a friend that we would go on holiday to Italy. Er hatte so einen super Opel Commodore. And he had an Opel Commodore. great car. So ein Auto, was ausschaut wie ein Haifisch. This car looks like a shark. Mit 6 Zylinder. With 6 cylinders. Und so sind wir halt nach Italien gefahren. And so we went to Italy. Die erste Station war Grosseto. And first we stopped in Grosseto. Das ist, glaube ich, so, also jetzt an der Westküste vom Stiefel. It's on the western side of the boot. Dann, dort waren wir halt einmal schwimmen und so. And we went swimming there. Dann sind wir von Grosseto nach Pisa gefahren, haben uns den schiefen Turm angeschaut. And from Grosseto we went to Pisa and we had a look at the tower there. Auf dem Weg dorthin haben wir so ein Tramper-Pärchen mitgenommen. And on the way there we picked up a couple of trampers. Dann am nächsten Tag sind wir, glaube ich, nach Florenz gefahren. On the next day we went to Florence. Und ich kann mich nur erinnern, in Florenz habe ich zum ersten Mal in meinem Leben unfreiwillig gefastet. And I can remember that in Florence it was the first time in my life that I fasted and I didn't do it voluntarily. Ganz einfach, weil alles so teuer war, ja. Just I did it because everything Wahnsinn. Was too expensive. Naja, und mein Freund und ich, wir waren so mehr oder weniger die Köpfe einer Rockband. And my friend and I, we were the heads of a rock band. Und in Italien, da unten, haben wir uns halt gedacht, naja, es wäre schon ganz cool, wenn wir auch ein bisschen ein Haschisch zum Rauchen hätten hier, nicht? And we thought in Italy it would be nice if we could smoke some Haschisch. Na gut, wir haben uns auf die Suche gemacht. And so we were looking for some. 100 Leute gefragt. We asked 100 people for it. Und naja, schließlich hat man da jemand an der Angel. After all, we found somebody. Und wir haben nicht sehr viel Geld mitgehabt. And we didn't have so much money. Und der Preis, den uns der genannt hat, der war horrend. And he gave us such a high price for it. Also der hat das Fünffache verlangt von dem, was ein Gramm zum Beispiel in Wien damals gekostet hat. And he asked 5 times the price what you would pay for a gram in Vienna. Gierig wie wir waren, haben wir das doch gekauft. But we were so greedy for it, so we bought it. Urwenig, urteuer. Only a little bit and it was so expensive. Dann kann ich mich noch erinnern, haben wir uns ein Hotelzimmer genommen in Florenz. And then we took a hotel room in Florence. Haben dieses Tramper-Pärchen noch beim Portier vorbeigeschleust. And we smuggled this tramper, couple of trampers there. Damit sie die auch einmal duschen konnten. So they could have showers. Na, und dann haben wir die im Zimmer gehabt, dann haben wir jetzt dieses Wenige, was wir da gehabt haben, mit denen auch noch teilen müssen. And they were in our room and we had to share this little bit we had. Und am nächsten Tag haben wir uns gedacht, na gut, das war aber so gut wie nix. And the next day we thought, oh, it was almost nothing. Und jetzt kommt's. And now it comes. Wir sind dann in unserer Zielstrebigkeit mit der Energie, mit der wir gefüllt waren. And we were so determined and full of energy. Wir sind in einem Zug, also in einem Zug. At one stretch. Also von Italien über die Schweiz. We went from Italy via Switzerland. Über also Deutschland. Via Germany. Nach Amsterdam gefahren. To Amsterdam. In einem durch. At one stretch. Weil man dort in Amsterdam, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, also Haschisch öffentlich kaufen kann. Because as most of you will know, in Amsterdam you can buy Haschisch publicly. Und ich denke mal, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Energie, Zielstrebigkeit. And I think this is a good example of how much energy and determination. Beharrlichkeit und Mühelosigkeit in uns Menschen drinnen, wenn es um die Sünde geht. And tenacity and effortlessness we have in us when it comes to sinning. Im Gegensatz dazu jetzt. And on the contrary. Gibt's im Römer Kapitel 6 Vers 19. In Romans chapter 6 verse 19. Sagt Gott, dass wir jetzt nicht mehr unsere Glieder, also nicht mehr unserem Körper der Sünde zur Verfügung stellen sollen. God says that we should not give our members over to sin, sondern er schreibt, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit. But he says, submit your members to serving justice and righteousness. Und ich denke mir einfach nur, wie mühsam ist es oft für uns, unsere Glieder unseren Körper in den Dienst der Gerechtigkeit zu stellen. And how hard it is for us to let our members serve justice. Am Weihnachtstag habe ich am Vormittag drei SMS bekommen. On Christmas Day I received 3 emails in the morning. SMS. Oh. SMS. Text messages. Und ich habe bis am Abend um 10 Uhr gebraucht, die zu beantworten. Also das waren so Glückwünsche. Merry Christmas. And people sent me their best wishes and Christmas greetings. And it took me till 10 o'clock at night to answer them. Ist ja wirklich unglaublich. Ja? Also das war echt mühsam für mich, diese SMS zu beantworten. It was so much trouble for me to answer those text messages. Ein anderes Beispiel. Another example. Wir haben in der Sonntagsschule gemacht ein Krippenspiel. In Sunday school we had a nativity scene. Und die Ingrid hat mir praktisch so ein, wie sagt man noch? Ein nativity play. Die Ingrid hat den Text geschrieben für das Krippenspiel. And Ingrid wrote the words. Also sie hat die Rolle den Text des Erzählers hat sie geschrieben. And she wrote what the narrator would say. Und ich musste einfach nur noch, also den Dialog von Josef, Maria und dem Wirten, der kein Zimmer hat, schreiben. And I only had to write the dialogue of Joseph and Mary and of the shepherd that didn't have a room. 7 Sätze. About 7 sentences. Ich habe 2 Wochen dafür gebraucht. And zwei it took Wochen. Me 2 weeks to do that. Für 7 Sätze. For 7 sentences. Und ich frage mich, was ist das? And I'm wondering why. Für die Sünde ist so viel Energie da. We have so much energy to sin. Du gehst. You just take off like lightning and do it. Und unseren Körper in den Dienst der Gerechtigkeit zu stellen, ist oft so mühsam. But to make our bodies serve justice is so difficult. Ich frage mich, warum kann ich nicht so wie Jesus in Johannes 4 sagen? Why can't I say like Jesus in John 4? Meine Speise ist es, Gott deinen Willen zu tun. It is my food to do your will, O God. Warum ist das für uns Menschen so schwer? Why is that so difficult for us as human beings? Vor allem, wenn es dann im Römer 6, Vers 18 heißt. Especially when it says in Romans 6, Verse 18. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit. You were delivered from the power of sin. Und seid nun zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. And now you're slaves of righteousness. Wobei ich das Wort Gerechtigkeit definieren würde als. And I would define the word righteousness as. Das Handeln nach Gottes Willen und Gottes Wort. Acting according to God's will and to God's word. Zu seiner Herrlichkeit. To his glory. Warum ist das so schwer? Why is that so difficult? Aber seit ich drauf gekommen bin, ja, was für eine Energie wir Menschen in uns haben, um zu sündigen. But since I've realized what amount of energy we human beings have in us in order to sin. Bin ich davon überzeugt, I'm also convinced, dass wir diese Energie auch umleiten können, umtransferieren können, that we can channel this energy, uns um Gott zu dienen, so we can serve God, um Diener der Gerechtigkeit zu werden, to be servants of righteousness, nicht mehr Diener der Sünde zu sein. And no longer servants of sin. Warum ist es jetzt aber so, dass für die Sünde haben wir so viel Energie. But why is it that we have so much energy for sin? Und um Diener der Gerechtigkeit zu sein. And in order to be a servant of righteousness. Das ist oft so mühsam. That's very often it's so difficult. Ich kann mich da auf eine Predigt erinnern, die der Pastor Rob einmal gehalten hat. And I remember a message by Pastor Rob. Und er hat gesagt. And he said, dass wir, und das steht auch in Römer 8, 2, glaube ich, that we and Romans 8, 2 also says that, dass wir unter dem Gesetz der Sünde stehen. That we are under the law of sin. Also das Gesetz der Sünde, the law of sin, das herrscht über uns. Rules over us. Und dieses Gesetz der Sünde kann man jetzt mit einem Naturgesetz vergleichen. And this law of sin can be compared to a natural law. Und zwar mit dem Gesetz der Schwerkraft. Namely to the law of gravity. Das Gesetz der Schwerkraft ist ganz einfach. Du nimmst einen Körper. The law of gravity is very simple. You take an object. Schmeißt ihn in die Luft. You throw it into the air. Und er wird wieder runterfallen. And it will fall to the ground. Und man kann gegen dieses Naturgesetz nichts machen. And you cannot do anything about this law of nature. Außer, except, du wendest ein anderes Naturgesetz an. For applying a different law of nature. Zum Beispiel das Gesetz der Aerodynamik. For instance, the law of aerodynamics. Naja, und der bleibt dann schon ein bisschen länger in der Luft. And this piece of paper stays in the air a little bit longer. Allerdings, but, also die Bibel sagt, wie gesagt, wir stehen, genau, jetzt lese ich es euch vor, Römer 8, 2. As the Bible says, and I'm going to read it to you in Romans 8, 2. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. But the law of the Spirit and the life in Jesus Christ has delivered you from the law of sin and death. Ich frage mich aber, warum erfahre ich das nicht so, wie das dasteht? So I'm wondering why don't I experience it the way it's said here. Oder sagen wir so, zumindest nicht immer. At least not all the time. Ich glaube, es ist deswegen. I think it's because. Um jetzt das Gesetz der Schwerkraft durch das Gesetz der Aerodynamik zu überwinden. In order to neutralize the law of gravity through the law of aerodynamics. Bedarf's einiger Anstrengungen, stelle ich mir vor. You have to make some effort. Erinnern wir uns doch an die ersten Flugversuche der Menschen. Let's think back to the first attempts of people to fly. Zuerst mussten sie sich einmal irgendeinen Flugkörper bauen. First of all, they had to build something they could fly with. Dann haben sie das geschultert. And then they put this object on their shoulders. Und sind einmal einen Berg raufgeklettert. And they had to climb a mountain. Dann haben sie einen mörderlangen Anlauf genommen. And then they had to run a long way. Und dann erst sind and sie only geflogen. Then they soared. Und ich glaube, genauso ist es auch. And I think that's what it's like with. Ich glaube, es bedarf auch einer gewissen Anstrengung, unter dieses Gesetz des Geistes zu kommen. I think it also takes a certain effort to be submitted to this law of the Spirit. Wie macht man das jetzt? Welche Anstrengungen sind da zu unternehmen? And how do you do that? What efforts do you have to make? Der Rick Warren hat einmal auf seiner Homepage geschrieben. Rick Warren said on his homepage. Das waren so Tipps für Prediger. And he gave some hints for preachers. Und da meinte er, also wenn du Predigt vorbereitest. And he said, when you prepare a message. Dann versuch doch einfach einmal den Vers, über den du predigst, in eigenen Worten wiederzugeben. Then first try to put the verse you're preaching about, to put it in your own words. Und wir hatten also heute diesen Vers Römer 6, 18. And I chose for today I chose this verse in Romans 6, 18. Und da steht, ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Which says, you have been delivered from the power of sin and you have become slaves of righteousness. Ich habe den jetzt in eigene Worte gepackt. And I've put this verse into my own words. Und drück's einmal so aus. And I would like to express it like this. Aus der Hüfte. Ihr wurdet von der Sucht nach Sünde befreit. You have been delivered from the addiction to sin. Und seid nun süchtig nach Gerechtigkeit. And now you are addicted to righteousness. Wollen wir das sein, süchtig nach Gerechtigkeit? Do we want to be that, addicted to righteousness? Noch einmal, Gerechtigkeit ist, nach dem Wort und dem Willen Gottes zu leben. Again, righteousness means to live according to the word and the will of God. Und stellt sich mir die Frage, wie werde ich süchtig nach Gerechtigkeit? Now I'm asking the questions, how can I become addicted to righteousness? Und ich habe mir überlegt, wie ist das bei einer Sucht? Wie beginnt eine Sucht? And I was wondering, how do you fall into an addiction? How does an addiction start? Zum Beispiel die Zigarettenmarke Camel. For instance, the cigarette brand Camel. Die hat einmal geworben mit dem Spruch. They had this slogan. Für eine Camel gehe ich meilenweit. I would go miles to get a Camel. Warum geht man für eine Zigarette meilenweit? Why would I travel miles to get a cigarette? Wie kommt's so weit eigentlich? How come? Wie fangen Raucher an? How do you become a smoker? Sie fangen einmal zum Puffen an. They start to smoke one cigarette. Dann passiert's da meist unabsichtlich. And then you don't plan it, but it happens. Dass irgendwas, dass du deinen ersten Lungenzug machst. You inhale it deeply into your lungs. Und halbert dabei stirbst. And you almost die. Aber irgendwie probiert man es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer But wieder. But then you try again and again. Und dann ist man so weit, and then, dass an dieser Lungenzug nichts mehr ausmacht. You don't mind inhaling deeply anymore. Im Gegenteil, du knallst dir das rein. On the contrary, you really need it now. Und so entsteht Sucht. And that's how an addiction is formed. Weil dieses Nikotin natürlich auch eine Wirkung auf den Körper hat. Because nicotine has an effect on your body. Das heißt, es ist zuallererst etwas Unangenehmes da. First of all, there's something that's not so pleasant. Aber irgendwie gewöhnt man sich dran. But you get used to it. Irgendwie tut's auch gut. And somehow you like it. Und irgendwann hängt man dann dran wie ein Fisch am Haken. And then you're hooked like a fish. Und ich habe jetzt gedacht, warum könnte man das nicht auch so machen mit dem, was Gott von uns will, nämlich, dass wir uns in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. And I was wondering, how can we do it so make it the same with what God wants us to do, namely submit to the ministry of righteousness. Warum können wir nicht nach dem süchtig werden? Why can't we be addicted Warum to serving justice? Können wir nicht da unsere Energie, unsere Zielstrebigkeit hineinleiten? Why can't we channel our energy and our determination into service? Ich glaube, dass im Römerbrief Kapitel 5, Vers 3, dass da eine kleine Anleitung für uns steht, wie uns das gelingen könnte. And I think we find it in Romans 5, Vers 3, a way how we could succeed in doing that. Da steht, it says here, mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. But even more so, we glory in our affliction, because we know that affliction produces patience. Schauen wir uns diesen Vers einmal genauer an. Let's look at this verse more closely. Ich habe mir gedacht, im Licht dieser Predigt, I was thinking in the light of this message, könnte man Bedrängnis wie folgt definieren. You could define affliction as follows. Bedrängnis, affliction, ist jede, also sagen wir so, jede Tat der Gerechtigkeit, jeder Dienst der Gerechtigkeit, is any service of righteousness, ist eigentlich ein Bedrängnis für den alten Menschen, ist Bedrängnis für Adam, ist Bedrängnis für unsere Sündennatur. Anytime we serve righteousness, we afflict our old self and our old Adam and our sin nature. Um diese Bedrängnis, also und diese Bedrängnis, die macht sich, also meiner Meinung nach, unter anderem sehr oft durch Ungeduld bemerkbar. And this affliction very often results in impatience. Nicht, du weißt, da ist irgendetwas und das sollte ich tun, weil das ist der Dienst der Gerechtigkeit. You know, there's something you should do because it would mean serving righteousness. Aber du wirst ganz wirrlert, ja. But you get all confused and du willst nicht. You don't want to. Geduld. Patience. Das, ich glaube, wenn man das Griechisch, die Wurzel im Griechischen kommt von unter etwas bleiben. And I think the root meaning in Greek is to stay under something. Unter einem Umstand bleiben. To stay under a condition. Sobald das Fleisch, der alte Mensch, Adam, aber bemerkt, hallo, da wäre ein Dienst der Gerechtigkeit. As soon as the flesh or Adam realizes, oh, I could do this service to justice. Dann will er nicht mehr dort bleiben, er will einfach weg. Then he doesn't want to stay there anymore, just wants to run away. Er wird ungeduldig. And he becomes impatient. Er findet Ausreden. And he finds excuses. Gründe, warum er das nicht tut. Reasons why he doesn't do it. Und genau da ist also mein Vorschlag, dass wir in Zukunft ansetzen können. And I would suggest that we start right there. Sobald wir diese Ungeduld in uns bemerken, as soon as we recognize this impatience within us, könnte man uns eigentlich denken, then we could think, ha, das ist eine Chance, that's an opportunity, für den Dienst im Geist, for me to serve in the spirit. Und wenn wir uns den Vers jetzt noch einmal anschauen, and when we look back at this verse, dann steht, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Then it says, we also glory in our affliction, because we know that affliction produces patience. Das heißt, wenn wir irgendwo die Möglichkeit wahrnehmen, whenever we see an opportunity, einen Dienst der Gerechtigkeit zu ergreifen, to serve righteousness, dann könnte man es so machen wie die Raucher, wenn sie anfangen. Then we could be like smokers when they start smoking. Wir könnten ein bisschen mitmachen. You just join in a little bit. Und wir bemerken, das ist nicht so, ich bin da ganz ungeduldig, ich will weg. Realize, oh, it's not like I would like it and I would like to leave now. Aber but wir bleiben hart. You stay strong. Und wir machen noch ein bisschen. And you continue. Und vielleicht and maybe erfahren wir, perhaps we'll experience, so wie es dann im Vers 4 steht, what it says in verse 4, dass Geduld Bewährung zur Folge hat. That patience produces experience. Genau. Mhm. Also das deutsche Wort Bewährung, the German word means rather to be proven. Das impliziert für mich, dass ich etwas geschafft habe. It means that to me that I've succeeded in doing something. Dass ich mich in einer Sache bewährt habe. That I've proven myself. Und wenn man mal erlebt, dass man sich in einer Sache, die mich eigentlich ungeduldig macht, bewährt hat. And when you experience that in a thing that would normally make you impatient, that you've proven yourself, that you could do it. Dann wird es unser Hirn speichern. Then your brain will remember that. Und es geht ja, wenn man sich bewährt, auch irgendwo ein Wohlgefühl damit einher. And then when you have experience, this also gives you a pleasant feeling. Und Wohlgefühle merkt sich das Hirn. And the brain remember nice feelings. Und dann will man immer mehr. And then you want more of that. Und wenn jetzt aufgrund eines Dienstes der Gerechtigkeit ein Wohlgefühl in meinem Hirn oder meinem Herzen entsteht, and if I have a feeling of a pleasant feeling in my brain or in my heart because I did this service, dann möchte ich es wieder machen. Then I want to do it again. Dann möchte ich es wieder machen. I want to repeat that. Und die Bewährung, so geht es im Vers 4 and weiter, experience, die schenkt dann letztendlich Hoffnung. Produces hope. Und diese Hoffnung lässt uns dann nicht zugrunde gehen. And this hope will not make us ashamed. Ja. Und wir wissen aber selber, dass wir oft in Situationen kommen, die so hoffnungslos erscheinen. And we all know that very often we come into situations that seem so hopeless. Ich glaube am 25. war es. I think on Christmas Day. Ich setze mich in die Badewanne. I was taking a bath. Und auf einmal fängt dieser Zahn da irgendwie so. And all of a sudden I felt a pain in my tooth. Und ich denke mir, na lieber Gott, bitte. And I was thinking, oh dear God, no. Die Adela ist auf Urlaub. Adela is on holiday. Ich will nicht zu einem anderen Zahnarzt gehen. I don't want to see another dentist. Bitte nicht. Please help me. Und dann am nächsten Tag ist es, ich meine, es hat nicht zu Schmerzen begonnen, aber es ist irgendwie so ein, wie so ein Damoklesschwert, ist das über mir geschwebt. And it didn't really hurt, but it was always above me. Ich habe immer gedacht, was ist, wenn das zum Wehtun anfängt? And I was thinking, what do I do if it really starts hurting? Ich meine, ich weiß, Zahnweh ist eigentlich ist es lächerlich. Actually, a toothache is ridiculous. Aber trotzdem, wisst ihr, mit was ich mich getröstet habe? Do you know what comforted me? Und ich glaube, das ist Hoffnung letzten Endes. And I think that's what hope means after all. Ich habe mich mit diesem einen Vers aus dem Hiob-Brief, also aus dem Buch Hiob getröstet. I let this verse from the book of Job comfort me. Wo der Hiob sagt, und wann er mich umbringt. And where Hiob says, even if he slays me, ich harre auf ihn. I will trust him, I will wait for him. Dieser Vers hat mich so befreit. Ja? And this verse really set me free. Man dachte, na gut, geh halt zum Notzahnarzt, also wurscht. And I thought, then I'll just see an emergency dentist, who cares. Gut, abschließend. And to sum up. Dieser Dienst der Gerechtigkeit, wo findet man den? This ministry of righteousness, where can you find that? Ich würde sagen, als erstes, I'd say first of all, innerhalb unserer nächsten Verwandten, innerhalb unserer Familie. You can do this to your closest family. Gestern zum Beispiel relatives. Sind die Dana und ich nach Heiligenkreuz gefahren, spazieren, so einen schönen Spaziergang machen. Yesterday Dana and I we went to Heiligenkreuz for a walk. Komischerweise war es diesmal umgekehrt. But this time it was different. Normalerweise ist ihr kalt. Usually she's cold. Und gestern war mir kalt. But yesterday I was cold. Und die Dana ist da schnell in dieses Kloster-Shop hinein. And Dana entered this Kloster-Shop. Und ich habe mich auf den einzigen Platz gestellt, wo ein bisschen Sonne. And I found a tiny spot there where there was a little bit of sunshine. Und ich habe mir gedacht, na gut. And I was thinking. Kalt ist fahren wir wieder, ne? It's so cold, let's go home. Und dann sagt die Dana, na jetzt schauen wir uns noch das, jetzt gehen wir dann noch so herum in diesem Stift. And then Dana said, no, let's take a look around in this monastery. Na gut, ich bin mutig in den Schatten hinein. And I was very brave and I went into the shade. Hab diesen Innenhof durchquert. And I crossed this yard. Da haben wir gedacht, na jetzt fahren wir dann heim. And I was thinking, oh now we're going home. Dann sagt die Dana, du, da draußen, da war noch so ein schöner Kreuzgang. And then Dana says, there's such a beautiful cloister something. Na, diese Stationen von Jesu Leiden, oh, wie heißt das? So Calvary. Ja, Calvary. Yeah. Mitten auf einem Hügel, der Wind hat geblasen. Und mir wird immer kälter. There was a strong wind and I was getting colder and colder. Aber ich habe schon an meine Predigt gedacht. But I was already thinking about my message. Und habe mir gedacht, and then I thought, durch. I won't give in. Na, letzten Endes haben wir dann, wie lang? Eine Stunde? Spazieren gegangen. We were walking for one hour. Und ja, ich denke, es war sicherlich ein Dienst der Gerechtigkeit, ein and Dienst nach Gottes Willen. I think I was serving righteousness according to God's will. Zum Schluss hat es mir eigentlich auch ganz gut gefallen. And then I really ended up like also, erstens Dienst der Gerechtigkeit innerhalb der Familie, in der serving wir uns befinden. Righteousness within the family you are in. Punkt 2, die Welt, in der wir leben. Secondly, in the world you're living. Arbeitsplatz etc. At job. Und Punkt 3, ganz, ganz wichtig. And thirdly, which is very important. Die Gemeinde. In the church. Ich habe mir angeschaut, also am 24. war der Rick Warren auf NBC. On Christmas Eve, there was a program with Rick Warren on NBC. Man kann sich das jetzt nur anschauen. You can still watch it now. Und da hat ihm der Reporter gefragt, warum er glaubt, dass in letzter Zeit so viele Artikel erschienen sind, dass die Evangelikalen in einer Krise sind. And he was asked, why are there so many reports published recently about evangelicals in a crisis? Und er hat gesagt, das stimmt eigentlich. And he said, yes, that's true. Die Evangelikalen sind in einer Krise. The evangelical churches are in a crisis. Weil sie because in den letzten 20 Jahren for the last 20 years sind sie ohne Arme und ohne Beine durchs Leben gegangen. They have been walking through life without arms and legs. Das Einzige, was sie gehabt haben, the only thing they had war, sie haben den Mund weit offen gehabt. Was they had their mouth wide open. Was er damit meinte, war, and he meant to say, dass wir zwar fleißig waren, that we were very diligent, wie das ausgedrückt, Menschen zu proselytieren, also Menschen zur Bekehrung zu bewegen, and, leading people to salvation, aber wir haben fast nichts gemacht, but we didn't do almost anything, um hungernden, notleidenden, unterdrückten Menschen zu helfen. To help people that are hungry or that are in distress. Und ich glaube, damit hat er uns eigentlich ja, ein schönes Bild gegeben von dem, was eigentlich zu tun ist. And I think saying this, he has given us a wonderful picture of what we have to do. Und mit anderen Worten, es gibt genug Dienste der Gerechtigkeit, in die man sich involvieren kann. There are so many ways of in which you can serve righteousness and in which you can get involved. Ich meine zum Beispiel hier bei uns. For instance here. Wir haben so viel zu tun. We have so much to do. Der liebe Api. Api. Und einige wenige anderen arbeiten da unten im Keller als Schwerstarbeiter. And a few people, they work very hard in the cellar. Die, was nicht, zerhacken Beton und was Gott was alles. And they are crushing cement. Also da wäre genug, um die Ungeduld zu besiegen. And there would be a lot to do and you could really overcome your impatience there. Und wenn man ein bisschen weiter blickt, and if you look further away from the church, an dieser ganze Umbau, den wir davor haben, a whole construction process, gibt es auch genug Möglichkeiten, sich zu engagieren. There are so many ways to take part. Und wenn wir das einmal haben, and after we've done that, wenn dieser Umbau, so Gott will und uns hilft, also geglückt ist, after this building project has been completed, ich finde, dann hätten wir die Gelegenheit, dass wir mal so richtig loslegen. And then we could really start. Und dass wir uns wirklich nicht dauernd was wir eh nicht machen, ja, aber doch zum Teil dauernd um uns selber drehen. So that we would not just be turning about around ourselves. Sondern dass wir wirklich einmal Ausschau halten nach Leuten, die einfach Hilfe brauchen. That we would start to look for people who need help. Einfach die Menschen, denen uns nichts jetzt unter Anführungszeichen, denen uns nichts bringt, wenn wir ihnen sagen, Herr, du musst gerettet werden. Us. People who don't, it's not so useful at first if you tell them you need salvation. Sondern die einmal gefüttert werden müssen. But first you have to feed them. Die getröstet werden müssen. First you have to comfort them. Denen wir mal Freundschaft anbieten. First you have to befriend them. Einfach, dass sie wieder mal Menschen werden. So that they can be people. Also da ist humans. Wirklich viel zu tun und also ich persönlich hoffe, dass uns Gott da wirklich so mächtig gebrauchen wird. And I hope that God will use us mightily. Und ich freue mich echt drauf. And I'm looking forward to it. Kann nicht drauf warten. I can hardly wait. So, jetzt erfülle ich mir einen persönlichen Wunsch. Now I'm going to fulfill a wish I have. Für mich ist nämlich Weihnachten. To me Christmas. Ohne dass die Chihiro ein ganz bestimmtes Lied singt, ist für mich nicht Weihnachten. It's not Christmas unless Chihiro sings a certain song. Und ich habe mir gedacht, wir werden das jetzt spielen während unserer Spende. And I think that we would play it during the offering. Und darum bete ich jetzt noch schnell. And that's I'll pray now. Und dann hören wir ein wunderschönes Lied. And then we're going to hear a beautiful song. Lieber Vater im Himmel. Dear Heavenly Father. Ich möchte dich so sehr bitten. I want to really ask you. Dass wir süchtig werden. To help us to become addicted. Danach deine Gerechtigkeit zu vollbringen. To complete your righteousness. Ich habe da heute vielleicht nur einen Aspekt angesprochen. And I was talking only about one aspect today. Ich bitte dich, dass du jeden von uns einzeln weiter forschen lässt. Please help each one of us to continue to explore this subject. Ja, was bedarf es, damit wir sagen, den Willen Gottes zu tun, das ist unsere Speise. What does it take for us to say to do the will of God, that's my food? Vater, ich bitte dich, dass du da Licht in unsere Dunkelheit hineinbringst. Father, please bring light into our darkness. Dass du uns da auf Wege führst, die wir bis jetzt noch nicht kennen. And that you would guide us in paths that we do not know yet. Und ich bitte dich, dass du das, was in unserem Leben krumm ist, gerade machst. And please make straight what is crooked in our lives. Im Namen Jesu bitten wir dich das. Amen. And we ask in the name of Jesus. Amen.